sich die Steine bis das Sonnenlicht keinen Blick mehr wagt. Es erntet sich die Seele, wie es das Ideal verlangt. Es blüht der neue Krieg, der alte Hass, der wie ein Versang. Und schlägt am Mond und Not für alle Zeiten uns entgehen. Wir bleiben tapfer, alten Wacht werden niemals hinnehmen. Soll auch auf ewig unser Feitern uns ins Abtuch weben. Unser Schwerter ohne Laus, um ihm den Mond zu geben. Es kriechen schon die Ratten, erneut den Weltenbrand. Es wird die Flut aufwarten, die sie auf alle Zeit verbannt. Soll dir die Welt erschatten, das neue Glück verheißen. Es kriegt der Geist der Alten mit uns zu neuem